Ich hoffe, Sie leuchten uns heute Abend in dasjenige Werkzeug hinein, was wir alle, Sie, die Sie Märchen lesen oder Märchen erzählen, ständig gebrauchen und wahrscheinlich, wie es auch mir ergangen ist, vielfach gebrauchen, ohne eigentlich genau zu wissen, was Sie da gebrauchen. Und das will ich versuchen, heute Abend etwas deutlich zu machen. Inzwischen weiß ich, dass viele von Ihnen aus sehr unterschiedlichen Orten hierher gekommen sind. Und ich möchte einfach die Frage stellen, warum und wieso sind Sie eigentlich hierher gekommen? Und wenn Sie sich das fragen, dann wird wahrscheinlich in Ihrer Erinnerung eine weiße Fläche auftauchen mit lauter Linien bedeckt. So würde es die reine Wahrnehmung uns sagen. Aber da wir sofort mit jeder Wahrnehmung denken und Sprache verbinden, Begriffe, sagen wir, wir haben eine Einladung bekommen mit einem Programm. Und in dieser Einladung, in diesem Programm, hat sie, als sie es gelesen haben, vielleicht das eine oder andere angesprochen. Merkwürdig, sie haben gelesen, aber es hat sie angesprochen. Aber so sagt die Sprache es nun einmal. Und dann haben sie vielleicht festgestellt, dass hier Themen oder Fragen behandelt werden, die sie selber schon lange bewegt haben. Und das wiederum hat sie bewogen, sich hierher zu bewegen. Also immer wieder bewegen. Und was ist denn nun wohl damit gemeint? Sich hierher zu bewegen, ist ziemlich deutlich. Sie haben ihren äußeren Standort verlassen und haben ihren Körper an diesen Ort bewegt. Aber was hat sie bewogen? Ist da irgendwas auch in Bewegung geraten? Zumindest doch nicht der Körper. Oder wenn ich sage, ich habe Fragen in mir bewegt, was ist da in Bewegung geraten? Und wenn Sie das etwas genauer untersuchen, kommen Sie sicher auch zu dem Ergebnis, dass es sich offenbar hier um das Bewegen Ihres geistigen Teiles handelt. Ihr Denken ist in Bewegung geraten, das heißt, Sie haben sich in Ihrem geistigen Sein auch aus einem statischen Zustand in einen dynamischen verändert. Und wenn dann noch der eine oder andere aus einem Vortrag oder vielleicht aus einem Konzert tief bewegt nach Hause geht, dann werden Sie sofort erkennen, dass es jetzt wieder nicht der Körper ist, der seinen Standort verlassen hat, dass es auch nicht die Gedanken sind, die in Bewegung geraten sind, sondern in diesem Fall heißt es sich, ihre Gefühle sind tief bewegt. Und das Wunder ist, dass wir dieses alles, ohne es erklären zu müssen, verstehen. Mit diesem einfachen kleinen Wort bewegen, 7 Buchstaben, von denen noch 3 identisch sind, können wir eine ganze Menschenkunde vor uns aufrollen. Denn wir stellen hier fest, dass die Sprache offenbar in ihrem Wortschatz zum Ausdruck bringt, dass der Mensch ein dreigegliedertes Wesen ist, was aus Leib, Seele und Geist besteht und in dem jedes Wesensglied dieses Menschen in eine Veränderung gebracht werden kann. Es kann aus seinem gerade im Augenblick eingenommenen Standort in einen anderen überführt werden. Es wird bewegt. Und dieses ist ein kleines Beispiel, an dem uns deutlich wird, dass die Sprache, mit der wir täglich umgehen und die wir ohne viel darüber nachzudenken eigentlich viel mehr weiß als wir selber. Grimm hat gesagt, es ist hier ein offenbares Geheimnis. Es äußert sich hier, was als Geheimnis dennoch offenbar in Erscheinung tritt. Und diese Möglichkeit, die in diesem einen kleinen Wort deutlich gemacht wird, finden wir natürlich in unendlich vielen anderen Worten genauso gegeben. Und Pflege der Sprache, auch auf dem Hintergrund des Vermächtnisses der Brüder Grimm, würde eben heißen, dass wir uns diesem Hintergrund der Sprache mehr und mehr versuchen, bewusst zu machen und versuchen, in die Hintergründe und die geistigen Zusammenhänge einzudringen. Bei Grimm finden wir in seinem Wörterbuch merkwürdigerweise gerade zu diesem eben von mir als Beispiel benutzten Wort bewegen Folgendes. Er sagt, ein schweres Wort, bei dem Vorsicht Not tut. Er meint damit das starke Verb bewegen, bewog, bewogen. Aber im Präsens ist es ja nicht zu unterscheiden von dem anderen bewegen. Und so können wir eben sagen, ein Programm bewog mich zu einem Vortrag an einen Ort zu bewegen und der Vortrag hat mich dann tief zu Tränen bewegt. Und es ist immer das eine Verb, das wir hier benutzt haben. Wenn wir uns das jetzt versuchen deutlich zu machen, dass so ein Wort, was ich so benutze, und überhaupt Wörter einen Menschen in verschiedener Weise bewegen können, dann haben wir damit einen schwachen Abglanz dessen, was die Sprache und die Wörter ursprünglich vermochten. Wir haben heute Morgen schon von den Merseburger Zaubersprüchen gehört und wir kennen vielleicht auch noch aus unserer Kindheit das Besprechen von Warzen, die dann angeblich verschwinden. Und wir wissen aus den Märchen, wie es durch das Beschwören oder Benutzen von Wörtern große Veränderungen eingeleitet werden können. Ich möchte in diesem Zusammenhang erinnern an das finnische Nationalepos Kalevala, in dem dem Wort eine ganz ungeheure Macht und Kraft noch zugesprochen wird. Ich möchte Ihnen diese einige wenige Verse zitieren, wo der alte Väinämöinen durch seine Sangeskünste Dinge erschafft, durch das Sprechen erschafft er die Dinge. Väinämöinen drauf, der Alte, übte seine Sangeskünste, sank die Fichte, blütenwipflig, Blütenwipfel, goldne Zweige, hoch zum Himmel treibt der Wipfel, höher strebt er, stößt durch Wolken, streckt sein Laubwerk in die Lüfte, dehnt sich übern ganzen Himmel. Seine Sangeskünste übt er, sank den Mond, das mild erleuchte in dem goldenen Fichtengipfel, sank den Bären in das Blattwerk. Und dann etwas später wird beschrieben, dass dieses durch Gesang Erschaffene auch tatsächlich existiere und der Schmied Ilmarinen wird von dem sangeskundigen Väinämöinen zu dieser Fichte geführt und sie wird ihm als existent gezeigt. Eine ähnliche Vorstellung von der Macht und der Kraft der Wörter finden wir bei den Eskimos. Und da es sich so gut anschließt an das, was heute Morgen gesagt wurde über das Tier im Märchen, möchte ich Ihnen das jetzt auch vortragen. Am Anfang der Zeiten bestand zwischen Mensch und Tier kein Unterschied. Alle Kreaturen lebten auf Erden. Ein Mensch konnte sich nach Wunsch in ein Tier verwandeln. Und ein Tier konnte ein menschliches Wesen werden. Es bestand kein Unterschied. Die Kreaturen waren bald Tiere, bald Menschen. Alle sprachen dieselbe Sprache. Zu dieser Zeit waren die Worte magisch. Und der Geist besaß geheimnisvolle Kräfte. Ein zufällig gesprochenes Wort konnte seltsame Folgen haben. Es wurde plötzlich lebendig und die Wünsche verwirklichten sich. Es genügte, sie auszusprechen. Man kann das nicht erklären. Es war so. Sie sehen also, wie in den verschiedenen Kulturkreisen, in den verschiedenen Völkern ein Wissen um diesen Zusammenhang zwischen dem Wort und dem geistigen Gehalt der Welt erkennbar wird. Und somit würde Pflege der Sprache eigentlich immer heißen, ein Innewerden dieses in der Sprache waltenden Denkens oder des Ausdruckes der geistigen Welt. Und das ist natürlich wie immer, wenn man etwas erkennen oder erfassen will, erst dann wirklich zu erfassen, wenn man sich aus der Sache herausbegibt, wenn man einen Abstand zu ihr einnimmt. Und deswegen lernt man seine eigene Sprache am besten kennen, wenn man eine andere Sprache lernt. Indem man eine andere lernt, wird einem vieles, was in der eigenen Sprache eben anders ist, deutlich. Und es gehört somit immer dreierlei dazu, um eine Sprache zu lernen, neben den Vokabeln und der Grammatik, den Wortanwendungsbereich, mit dem die Sprache sich ja eigentlich auch gleichzeitig als Weltanschauung des Volkes, in dem sie gesprochen wird, erkennbar macht. Die Sprache ist eben der geistige Ausdruck der Sprachgemeinschaft des Volkes. Gucken wir uns nun noch einmal an, inwiefern eigentlich Denken und Sprechen verbunden sind. Und da können wir feststellen, dass das eine ohne das andere überhaupt nicht möglich ist. Sie bedingen sich gegeneinander. Und sie machen eigentlich deutlich, das, was wir heute Morgen oder auch bei der Interpretation des Marienkindes schon gehört haben, dieses Ausgespanntsein des Menschen zwischen zwei Bereichen, zwischen Erde und Himmel, zwischen Geschöpfsein und Schöpfersein, so könnte man es nennen. Und die Sprache mit der dazugehörigen Schrift ist eigentlich die physische Erscheinung dieses geistigen Tatbestandes und das Denken ist das rein Geistige. Man könnte sich das vielleicht so deutlich machen, dass man die Sprache versteht mit ihrer Schrift wie die Fußspur eines vorübergegangenen Lebewesens. Der geübte Spurenleser vermag sofort festzustellen, aha, das war ein Hase oder ein Fasan in dem und dem Umstand. Und der geübte Sprachkenner, der mit der Schrift vertraute, also der nicht der Analphabet, sondern der Lesekundige, vermag ebenfalls sofort mit der Fußspur, mit dieser geistigen Fußspur, die Sprache darstellt, den Inhalt, den Gehalt zu erfassen. Denn niemand von ihnen wird, als ich zum Beispiel diese Worte von den Eskimos ihnen vortrug, dabei an Syntax, an einzelne Worte, ihre Flexion und dergleichen gedacht haben, sondern vor ihrem inneren Auge ist das, was ausgesagt werden sollte, erstanden. Das Wort, Bild, der Sprachleib ist davor zurückgetreten. Wir alle, ob Dichter, Literaten, Märchenerzähler oder Laien, bewegen uns im Grunde so sicher in der Sprache, wenn wir sie einmal erlernt haben, wie der Vogel in der Luft, der ja auch nicht die Zusammensetzung der Luft kennt, der nicht weiß, wie die einzelnen Elemente sich verändern können, welche Zusammensetzung darin enthalten ist, sondern der sich ihr einfach hingibt und ihre Strömung und Möglichkeiten sich zunutze macht. Und das Gleiche tun wir, wenn wir sprechen. Dennoch würde es uns bereichern und unsere Aussage sicher auch mehr Gehalt geben, wenn wir diesen Hintergrund mit einbeziehen könnten. Die Brüder Grimm, deren Bild hier unten steht und die ja eigentlich die Begründer der modernen germanischen Sprachforschung sind, haben sich dieser Frage auch gestellt und auch sie kommen zu dem Ergebnis, dass es sich hier um diese Doppelheit, wie ich sie versucht habe zu schildern, handelt. Ich sollte vielleicht noch gleich die Jahresdaten hinzuführen. Jakob Grimm, der ohne Mütze hier abgebildete, 1785 bis 1863, Wilhelm Grimm, also der andere mit der Mütze, 1786 bis 1859. Sie haben also eigentlich in der Zeit gelebt, von der wir als Schüler immer sagten, die Zeit, in der alle großen deutschen Dichter, Denker und Philosophen gelebt haben. Dahin gehörten also auch die Brüder Grimm. Als Goethe sich anschickte, seinen Faust und sein Leben abzuschließen, da bezogen die beiden 45-jährig die Universität in Göttingen. Sie schildern in ihrem Vorwort zu dem deutschen Wörterbuch, was sie herausgegeben haben, was sie eigentlich veranlasst hat, sich mit diesen Hintergründen der Sprache zu befassen. Und es ist insofern interessant zu sehen, weil darin wieder zum Ausdruck kommt, wie stark gesellschaftliches Leben und individuelles Leben sich gegenseitig beeinflussen und bestimmen. Jakob Grimm sagt in dem Vorwort zum Deutschen Wörterbuch, auch wissenschaftliche Unternehmungen, denen es Not tut, tiefe Wurzeln zu schlagen und weit zu greifen, hängen von äußeren Anlässen ab. Allgemein bekannt ist, dass im Jahre 1837 König Ernst August von Hannover die durch seinen Vorgänger gegebene, im Land zu Recht beständige und beschworene Verfassung eigenmächtig umstürzte. Und dass mit wenig anderen, es sind die damaligen Göttinger Sieben, die ihren Eid nicht wollten fahren lassen, denn wozu sind Eide, wenn sie unwahr seien und nicht gehalten werden sollen? Ich und mein Bruder, unsere Ämter, entsetzt wurden. Also nach 7 Jahren Hochschultätigkeit wurden die Brüder Grimm aus diesem Amt entlassen. In dieser zugleich drückenden und erhebenden Lage, da den Geächteten die öffentliche Meinung schützend zur Seite trat, geschah uns von der Weidmannschen Buchhandlung der Antrag, unsere unfreiwillige Muße auszufüllen und ein neues, großes Wörterbuch der deutschen Sprache abzufassen. Auf deutsche Sprache stand von jeher all unser Bestreben. Den Gedanken, ihren unermessenen Wortschatz selbst einzutragen, hatten wir jedoch nie gehegt. Und nun schildert er, wie erwogen und erwogen, ein unabsehbares, von keinem noch angelegtes, geschweige denn vollbrachtes Werk, öffnete allen halben die fernsten Aussichten. Es gab weder ein deutsches Wörterbuch noch einer anderen Sprache in dem umfassenden, ausgedehnten Sinn, den wir ahnten, welchem gerade jetzt mehr als irgendwann mit treu aufgewandten Kräften Folge geleistet, mit reger Teilnahme entgegengekommen werden könnte. So Jakob Grimm. Und dieses Hin und Her überlegen, erwägen, führte dazu, dass sie doch diese Arbeit, ein Wörterbuch der deutschen Sprache, bei dem diese Hintergründe, die Sprachentwicklung, die Wortentwicklung, die Bezüge der Wörter untereinander erfasst werden sollten, angingen. Und zwar konnten sie das dann in Berlin, wo sie auf Betreiben von Bettina von Armins in Preußen Aufnahme und Möglichkeit fanden, ihre wissenschaftlichen Arbeiten fortzusetzen. Sie sind sich dessen sehr bewusst, dass das für sie ein großer Glücksfall war, denn ohne diesen Hintergrund wäre diese Arbeit für sie wahrscheinlich nicht möglich geworden. Sie haben diese Arbeit, das Ergründen der Sprache des Volkes, dem sie angehörten, auch immer verstanden als ein Werk, das sie für dieses Volk, für ihr Vaterland leisteten. Das erschien ihnen sozusagen das Motiv für ihre Arbeit. Und wie ungeheuerlich diese Arbeit für sie erscheinen musste, lässt sich daraus vielleicht am besten absehen, dass der erste Band bereits 1832 Seiten umfasst, die wiederum zweispaltig sind, von denen jede Spalte etwa zwei normalen Buchseiten entspricht. Und insgesamt umfasst dieses Wörterbuch, als es jetzt nach 100 Jahren fertig wurde, 33 Bände. Und das sahen diese Forscher natürlich vor ihrem Auge, welche ungeheure Arbeit hier auf sie zukommen würde. Und daher achtete Grimm es unerlässlich, dass in der Höhe ein heilbringendes Gestirn über diesem Unternehmen walten müsse. Und das Wirken eines solchen heilbringenden Gestirnes erkannte er im Zusammentreffen zweier Dinge. Einmal Aufschwung einer deutschen Philologie und zum anderen in der Empfänglichkeit des Volkes für seine Muttersprache, wie sie bewegt wurden durch erstarkte Liebe zum Vaterland und untilgbare Begierde nach seiner festeren Einigung. Wir müssen uns vorstellen, in der Zeit der Besetzung durch die Franzosen, der napoleonischen Kriege, ist dieser Anfang gesetzt worden. Grimm kommt zunächst von der Grammatik her, von dem Sprachleib, dem er sich sehr intensiv befasst hat und der ihn ungeheuer fasziniert hat. Er geht sogar so weit, dass er sagt, in der alten Sprache ist dieser Sprachleib so viel klarer und vielgestaltiger, dass er die ganze Literatur des 13. Jahrhunderts dafür geben würde, wenn er einige fehlende Seiten auch vom Ulfilas zur Verfügung bekommen könnte. Aber in der weiteren Arbeit an dem Wörterbuch kommt er doch zu der Erkenntnis, dass zwar die alte Sprache der Grammatik bessere Dienste leistet, aber für Auffassungen der Wortbedeutung wird offenbar die neue wichtiger. Und dann fasst er die zweierlei Aspekte der Sprache, die ich ja schon angedeutet habe, auch von sich aus zusammen. Er spricht von der leiblichen Gestalt der Sprache, die immer schöner und vollkommener wird, je weiter zurück man geht. Aber, sagt dann, ich hatte einsehen müssen, dass die Grundlage der menschlichen Sprachwerkzeuge die uns anerschaffenen Bedingungen der Sprache unter den geheimnisvollen Gesetzen stehen, die uns die Naturwissenschaft überall unwandelbar zeigt. Zugleich aber, dass in der Sprache noch ein wärmeres und veränderlicheres Element schwalte, dasjenige ihrer Findung, Aneignung, Fortpflanzung und Vervollkommnung unter den Menschengeschlechtern, also die Sprachentwicklung, dass diese der Geschichte zuzuweisen ist und aus ihrem Schoß die ganze Mannigfaltigkeit der Literatur hervorgehen lässt. Jenen Verhalt der Sprache zu den Naturlauten auf zahllosen Stufen hat vorzugsweise die Grammatik, die Flut oder Ebbe ihrer zeitlichen Erscheinungen, das Wörterbuch darzustellen, welchem wir, wie der Geschichte, die Urkunden, die reichsten Sammlungen des Sprachvorrates unentbehrlich werden, so Jakob Grimm. Er selber gelangte nur bis zum 4. Band des Wörterbuches. Seine Nachfolger aber fügten sich so völlig in diese Veranlagung, in dieses Gesamtkonzept ein, bis hin zur Übernahme der Schreibweise, dass kein Bruch festzustellen ist. Und wenn das erste Vorwort mit dem ersten Band 1854 auf den Tisch gelegt wurde, so findet der letzte Band 1954, wie gesagt, 100 Jahre später, erst seine Veröffentlichung. Und in diesem Vorwort, in dem Vorwort von dem damaligen Verfassern, dann heißt es: Als Jakob Grimm die Bürde des deutschen Wörterbuches auf sich nahm, tat er es nicht so sehr aus Verantwortung gegenüber der Wissenschaft, als aus dem Gefühl des Dankes und der Pflicht gegenüber seinem Volk und Vaterland. Das Bewusstsein der nationalen Zusammengehörigkeit durch Besinnung auf die Sprache und ihre Vergangenheit zu wecken und zu stärken und so den Weg zu bereiten, der aus der politischen Zerrissenheit zur Einheit führte, das war die vornehmste Aufgabe, die seinem Werk zugefallen war. Und jetzt 1954, sein Anliegen ist wieder unser Anliegen geworden. Der Geist, in dem er das Werk begann, ist auch der Geist derer, denen das Geschick die Aufgabe zugewiesen hat, sein Werk zu beenden. Das ist also von unterzeichnet von Theodor Frings, Direktor des Instituts für Deutsche Sprache und Literatur Berlin, und Bernhard Beckmann, Leiter der Arbeitsstelle des Deutschen Wörterbuches, ebenfalls in Berlin. Damit hat dieses Werk seinen Abschluss gefunden und dankenswerterweise gibt es seit einigen Jahren in Taschenbuchausgabe dieses gesamte deutsche Wörterbuch der Brüder Grimm. Und ich meine, es ist wirklich ein unentbehrliches Hilfsmittel, wenn man den einzelnen Wörtern und ihrer Bedeutung und damit dem, womit wir täglich umgehen, nachgehen will. Wir gingen aus von dem Wort bewegen und meinten, wir könnten aus diesem Wort und seinem Gebrauch in unserer Sprache ableiten ein ganz bestimmtes Menschenbild, das Menschenbild von dem dreigegliederten, aus Leib, Seele und Geist bestehenden Menschen. Ich möchte jetzt ein weiteres Wort hinzunehmen, um dieses offenbare Geheimnis der Sprache vielleicht noch etwas weiter zu verdeutlichen. Und zwar ein Wort, das mir bei meinen mittelhochdeutschen Studien besonders aufgefallen ist. Dieses Wort Mut und Murt ist in der Bedeutung, in der Anwendung im Hochdeutschen und im Mittelhochdeutschen nicht gleich. Es wird im Mittelhochdeutschen in einer viel umfassenderen und schwer erfassbaren Weise gebraucht, als wir heute unser Wort Mut gebrauchen, von dem wir ja sagen können, dass es nicht Tapferkeit und nicht Kühnheit ist. Wir haben dafür eben zwei andere Worte. Aber es scheint doch die Voraussetzung zu sein, ein Zustand im Menschen, um tapfer oder kühn handeln zu können. Denn wer Mut hat, hat keine Angst. Der Mutige fürchtet sich nicht. Beides hat also etwas mit dem Gefühlsleben zu tun, mit dem Seelenzustand und ganz deutlich nicht mit dem Körper und nicht mit dem reinen Verstand. Daneben sagen wir guten Mutes sein und meinen damit offensichtlich wieder etwas ganz anderes als mutig sein. Wer guten Mutes ist, befindet sich in einer Situation, die ihm das Leben und auch sein Verhältnis zum Leben offenbar angenehm oder positiv erscheinen lässt. Und wenn wir jetzt im Grimmschen Wörterbuch, und dafür ist es eben so wichtig, nachschlagen und einmal uns fragen, was steht denn da nun zu dem Wort Mut? dann finden wir, es ist ein altes, gemeingermanisches Wort. Im gesamten Westgermanischen hat das Wort den allgemeinen Sinn des menschlichen Innern als Sitz des Fühlens, des Denkens und Begehrens, was in unserem Gemüt noch teilweise anklingt. Als Grundbedeutung darf angenommen werden, dass es sich um die Bewegung des Innern, um eine lebendige Empfindung handelt, die allerdings in den Hauptzweigen der germanischen Sprache dann unterschiedlich sich entfaltet. Eine sichere Beziehung zu verwandten Sprachen fehlt. Es muss in dem Wort ursprünglich eine eigentümliche, noch nicht aufgehellte Äußerung des germanischen Geistes ausgedrückt liegen, sei es nun nach der kriegerischen oder nach der religiösen Seite hin. Und etwas weiter, Mut bezeichnet das Innere eines Menschen, nach allen seinen verschiedenen Seiten hin, aber stets auf dem deutlichen Grunde des bewegten Gefühlslebens, im Gegensatz zum bloßen Walten des Verstandes oder der Erinnerung. Also halten wir fest, Sitz von Denken, Fühlen und Begehren. Damit sind wir wieder bei diesem dreigegliederten Mensch. Und die Bedeutung des Wortes wird uns vielleicht etwas deutlicher, wenn wir die zahlreichen Verbindungen, die es damit gibt, uns einmal vor Augen führen. Sicher fällt Ihnen ein, was alles heute mit Mut von uns zusammengesetzt wird. Welche Art von Mut kennen Sie? Demut wird gesagt. Ja. Schwermut, richtig. Wehmut, oh ja. Nein, Anmut, Demut, Wehmut haben wir nicht. Wehmut. Sie sind viel fündiger als ich, so ich glaube, so weit bin ich gar nicht gekommen. Noch was? Oder sind wir damit? Anmut haben wir. Almut. Ja, richtig. Freimut. Ja. Freimut, ja. Hartmut. Also es gibt erstaunlich viele Namen. Heldenmut. Ja. Ja, also Namen kann man noch eine ganze Meile aufziehen. Freimut, Hartmut, Almut, Helmut. Gibt es noch weitere? Also, wir sehen in der Mitte das Wort Mut, wie es in diese verschiedenen Edelmut, sehr schön. Schwermut haben wir. Ja, Schwermut haben wir. Freimut war nicht, ja, also dann würde ich sagen, nehmen wir einfach die Adjektive freimütig, einmütig und wohlgemut, nicht? Dann haben wir das mit erfasst, die können wir noch runterschreiben. So. Sie haben gesehen, dass ich da eine Ordnung versucht habe reinzubringen. Können Sie erkennen, worin die besteht? Ja, nicht? Also ich habe auf der einen Seite mehr die mit einem negativen Akzent versehenen und auf der anderen Seite mehr die mit einem positiven Akzent versehenen Abwandlungen, die wir rein sprachlich vornehmen können. Das heißt, wenn der Mut in diese verschiedenen Richtungen hin abgewandelt werden kann, dann muss er selber ja offenbar etwas Ausgewogenes in der Mitte Befindliches sein. So sollte man annehmen. Das dann aber immer wieder durch Anstöße verändert wird und eine bestimmte Färbung in einer dieser Richtungen erhalten kann. Wenn wir gesagt haben, wie auch im Wörterbuch, dass es sich um den inneren Menschen handelt, um den Sitz des Denkens, des Fühlens und des Wollens, dann könnte man ja folgern, also ist der Mut in seiner ursprünglichen Bedeutung der ausgewogene Zustand dieser drei Seelenkräfte und dann, wenn das erreicht ist, der Mensch in der Waage, in Harmonie, dann ist er guten Mutes, was ja in dem Wort anklingt. Und wenn wir dann uns erinnern an die Ethik Platons mit ihrer Menschenkunde, dann wissen wir, dass jede dieser drei Seelentätigkeiten zu ihrer höchsten Vollkommenheit gebracht werden kann. Das Denken zur Weisheit, das Fühlen zur Tapferkeit und das Wollen zur Mäßigung und Selbstbeherrschung. Und wenn es nun gelingt nach Plato, alle drei ausgewogen zu entwickeln, dann erscheint der gerechte Mensch. Das heißt, der Mensch, der seinem Urbild entspricht, der in Einklang, in Harmonie mit seinem Urbild sich befindet. Und so sagen wir ja auch merkwürdigerweise, ein Mensch ist guten Mutes und er ist ein gefasster Mensch. Er ist gefasst. Er ist in dieser Harmonie befindlich. Sie können nun natürlich sagen, das sind alles, und da brauchen wir wieder das Wort Mut, Mutmaßungen oder Vermutungen. Dennoch spricht vieles dafür, dass auch hier in diesem Begriff, als Pendant sozusagen zu dem Verb bewegen, was wir eingangs benutzten, angedeutet wird und anklingt eine ganz bestimmte Vorstellung vom Menschen, wie der Mensch gemeint ist, wie der Mensch in Erscheinung tritt. Und es wäre nun höchst interessant für vergleichende Sprachforschung zu untersuchen, ob in anderen Sprachen, die also nicht diesem germanischen Sprachbereich zugehören, unter Umständen ganz andere Verbindungen, ganz andere Aussagen über dieses Menschenwesen hinaus gemacht werden. Abschließend möchte ich einfach, weil es vielleicht für Sie interessant ist, noch auf ein weiteres Beispiel eingehen, was ich hier in der Hand habe. Was ist das? Ein Buch. Ein Buch. Und was für ein Wort fällt Ihnen bei dem Wort Buch ein? Das Buch hat Blätter, richtig. Buchstaben hat es auch. Daraus besteht die Schrift. Was fällt Ihnen noch ein? Als weiteres Wort, wenn Sie Wort Buch hören? Buche, richtig. Sehen Sie, und wenn Sie sich dieses Gebilde Buch und seine Entstehungsgeschichte und die Wörter, die wir heute in diesem Zusammenhang gebrauchen, anschauen, dann stellen Sie fest, und das ist eben so etwas, was gerade die Brüder Grimm für uns erarbeitet und bahnbrechend niedergelegt haben und was dann bis in die Gegenwart hinein fortgeführt ist, dann haben wir die Möglichkeit, in das Werden des Sprachgeistes hineinzuschauen. Wir kommen dann zu dem Erkennen, dass in unserem Sprachraum die Menschen zunächst Buchstaben, heute hat Werner Haferbeck davon gesprochen, aus Stäben befindliche Runen hatten. Und diese Stäbe, die immer neu zusammengelegt wurden, wurden offenbar aus dem harten, dauerhaften Buchenholz gemacht. Und je mehr man, und diese Stäbe nannte man, oder dieses, was man damit machte, nannte man Runen. Und im Wort Runen schwingt mit das Geheimnis. Man wies also damit hin auf den Hintergrund dessen, was hier in der Rune zum Ausdruck gebracht werden sollte. Und von diesem Geheimnis haben wir noch etwas in unserem Wort Raunen. Da ist das noch erhalten. Und diese Buchstaben, die man sehr umständlich aus Stäben zusammenlegte, hat man dann nachher eingeritzt. Und zwar nicht wie im kleinasiatischen Raum in Steintafeln, sondern unsere Vorfahren haben es offenbar in Holztafeln, sie hatten ja reichlich Holz hier, eingeritzt und auch da wohl wieder das dauerhafte Buchenholz bevorzugt. Grimm oder das Wörterbuch der Brüder Grimm führt also aus und stellt dar, wie man aus Buchenscheiben sich sozusagen die ersten Bücher gestaltete. Und diese Buchenstücke, Holzstücke, waren natürlich recht schwer, vor allen Dingen, wenn man mehrere brauchte. Und dann hat man sie immer dünner werden lassen. Und da fiel einem wieder das Gleiche ein, was bei der Buche gegeben war, das Blatt. Und man hatte auch im Buch Blätter. Und obwohl diese Schriftzüge nichts mehr mit Holz und mit Stäben zu tun haben, nennen wir sie bis heute Buchstaben, ohne uns was dabei zu denken. Wir können also hier miterleben, wie das Schreiben und die Buchkunst überhaupt sich entwickelt hat. Und nun kommen wir einen Schritt weiter. Auf was wird es heute geschrieben? Auf Papier. Und auch hier wieder wird auf das Pflanzenreich hingewiesen, nämlich auf eine Papyruspflanze, aus deren Mark in der Antike das Schreibmaterial hergestellt wurde. Und dieses kostbare Material der Papyruspflanze, das erhielten die Griechen über den Hafen Byblos, der heute Tschebel heißt, in Syrien. Und auch da wieder hat sich dann der Name für den Ort, von dem man die Sache erhielt, in den Vordergrund gedrängt und man sprach von Bibliothek, das, was aus Biblios kommt. Und Bibliophil, nicht? Das klingt jetzt der alte Name für den Ort, aus dem man das kostbare Material für das Schreiben erhielt, an. Und nun geht's noch einen Schritt weiter. Die Theologen sprechen gern vom Buch der Bücher, was sie die Bibel nennen. Und auch hier ist es wieder das gleiche Wort, vom Hafen Byblos abgeleitet. Und wenn die Kinder in der Schule in früheren Zeiten ihr erstes Buch in Händen hielten, in dem vornehmlich Geschichten aus der Bibel enthalten waren, dann war das die Fibel und es ist wieder das gleiche Wort. Und so sehen Sie an so einem Beispiel, wie es auch Spaß machen kann, sich mit der Werkstatt der Sprache zu befassen und in sie hineinzuschauen. Und so möchte ich abschließen den letzten Absatz, aus dem letzten Absatz des Vorwortes von Jakob Grimm, Ihnen zurufen: Deutsche, geliebte Landsleute, welches Reiches, welches Glaubens ihr auch seid, tretet ein in die allen aufgetane Halle eurer angestammten, uralten Sprache. Lernet und heiliget sie, haltet an ihr fest, denn eure Volkskraft und Dauer hängt an ihr.